Das war der RSH-Report. Es ist 16.59 Uhr. Das Neueste von RSH. Immer 5 vor. Noch ein Bild. Edel. Der Norden kennt seinen guten Geschmack. 17 Uhr, die aktuellen Temperaturen in List 17 Grad, Schleswig 27, Neumünster 29, Lübeck ebenfalls 29 und Hamburg schließt sich mit 29 Grad an. RSH, RSH, Freizeit. Radio Schleswig-Holstein. Mit Ute Helms, guten Tag. You ain't nothing but a hand. Das war The Miami Sound Machine mit Bad Boy Nummer 6 in den Top 75 von dieser Woche. Wie dieser Titel sich nächste Woche platziert, hören Sie am kommenden Samstag bei Thorsten Savade auf RSH. Mit anderen Worten, we'll see you on the radio. Hier ist Neil Diamond. Nur 17, Sie hören Ihr Radio Schleswig-Holstein. Überwältigender Empfang für die deutsche Fußballnationalmannschaft in Frankfurt. Der Vize-Weltmeister ließ sich auf dem Balkon des Frankfurter Rathauses, dem Römer, feiern wie ein Weltmeister. Auch Torwart Toni Schumacher mit Cowboyhut, der Unglücksrabe des Endspiels, konnte wieder lachen, als die 6.000 bis 7.000 Fans auf dem Römerplatz ihre Toni-Toni-Rufe anstimmten. Im Moment tragen sich die Spieler, die, wenn sie so wollen, Silbermedaillengewinner von Mexiko, ins goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. Ach ja, und dann waren da ja noch die drei Mädchen, Alexandra 15, Andrea 16 und Ulrike 17 aus Offenburg. Die hatten kurzerhand die Schule geschwänzt, sich auf nach Frankfurt gemacht und auf dem Frankfurter Flughafen auf die Lauer gelegt. Sie fuhren dann doch besser zum Römer, denn die Fans, die auf dem Frankfurter Flughafen einen Blick auf die Nationalspiele erhaschen wollten, sie machten lange Gesichter, denn mehr als ganz, ganz kleine Punkte auf diesem riesengroßen Flugfeld war von den Spielern nicht zu sehen. Aber Geld hatten sie alle bezahlen müssen. Ralf Bukowski für Radio Schleswig-Holstein. 17.20 Uhr und davor hörten wir Nielsen, Everybody is Talking, ein Superhit aus dem Jahre 69. Wissen Sie schon, dass Madonna eine neue LP gemacht hat? Die heißt True Blue und wir bei RSH haben daraus die neue Single Papa Don't Preach gewählt als... RSH Kraftwelle. Es ist genau 17.30 Uhr, Radio Schleswig-Holstein zum Wetter. Ja, wir haben das Hochdruckgebiet ja weiterhin über der Nordsee und so rechnen wir auch für morgen mit sonnigem und warmem Wetter. Heute wurde in Holstein stellenweise 30 Grad erreicht, Aber das ist nicht das einzige Extrem. An der Nordsee, im Norden von Nordfriesland, kamen Seenebel auf und dort lagen die Temperaturen nur so bei 17 bis 18 Grad. Das kann morgen auch wieder passieren. Aber Niederschläge werden nicht erwartet. Es bleibt also insgesamt sonnig, trocken und relativ warm. Wolfgang Klocko vom Wetteramt Schleswig. Darf ich Ihnen sagen, Sie sind noch immer richtig eingeschaltet bei Ihrem Radio Schleswig-Holstein. Tja, die Oldies, die feiern ein riesen Comeback. Dazu gehört auch Marvin Gaye mit I Heard It Through the Grapevine. Und worüber spricht man dann? Natürlich über RSH und vielleicht über Stevie Nicks. Talk to me. Nur 44, Sie hören Ihr Radio Schleswig-Holstein. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Tja, das war Chris de Burgh mit Fire on the Water. Und was er da gesehen hat, das kann eigentlich nur das Notsignal von der versunkenen Stadt Atlantis gewesen sein. Ich glaube, Modern Talking war auch dabei, denn Atlantis is calling. Stärke 4. Dein Land ist Schleswig-Holstein. Zwischen Nordsee und Ostsee. Hier kann Alltag wohl auch sein. Mit dem richtigen Dreh. Leute, nur für den Norden. Radio Schleswig-Holstein. Nur 55, der Tag im RSH-Report mit Hermann Stümpert. Ja, Ute. Da reden Sie hier in dem Song von Alltag, der Urlaub ist in Schleswig-Holstein. Und wir sitzen hier und im Studio und transpirieren vor uns hin, ja, während die anderen am Strand liegen können und RSH hören. Denn heute, 1. Juli, 5 vor 12, war ein historisches Datum für Schleswig-Holstein. So erlebten die RSH-Redaktion und viele Gäste den Start des ersten privaten Senders im Norden. Ja, dieses Originalton Funkhaus Wittland heute Mittag. Kleines Problem heute Nachmittag im Süden des Landes. Der Sender Kistorf, der auch Hamburg versorgt, wurde von der Post zeitweise abgeschaltet. Grund: Störprobleme für die Flugsicherung auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. Die Probleme wurden gelöst. Der Sender Kistorf läuft wieder. Wir bitten unsere Kistorf-Hörer um Nachsicht. In Bonn heute auf der Tagesordnung der Haushalt fürs nächste Jahr. Das Kabinett beriet seit dem Morgen unter Vorsitz von Kanzler Helmut Kohl. Am Nachmittag die betroffenen Polizeiführer. Jan Dreyer für RSH Report aus Hamburg. RSH 18:01 Schlagzeilen. Sensationelle Flucht angeblich in Berlin gescheitert. Anfang Mai wollten Ostberliner mit einem U-Bahn-Zug mehr als 4 Stunden Schlaf gehabt. Ralf Bukowski für Radio Schleswig-Holstein. Ja, das war's hier im ersten Tagesreport von RSH. Ute, wo sind Sie zu Hause? In Hennstedt-Ulzburg, ne? Richtig. Ja, Sie werden sehen, wenn diese Sendung rum ist, werden Sie da genauso empfangen wie die Fußballspieler heute in Frankfurt. Na, da lasse ich mich aber überraschen, Hermann. Das war der Tag im RSH-Report. Das Neueste bei uns immer 5 vor. Und 4, hier die neuen Temperaturen, List 17 Grad, Schleswig 27, Neumünster 28, Lübeck 29 und Hamburg ebenfalls 29 Grad. RSH, RSH, RSH Freizeit. Radio Schleswig-Holstein. Mit Ute Helms. Das war Dr. Hook mit Sylvia's Mother, einer der größten Hits dieser Gruppe. Mein Doktor, der heißt übrigens ganz, ganz anders, aber viele nennen ihn ein Sweet Talking Guy. Hier sind die Chiffons. Sie hören Ihr Radio Schleswig-Holstein. Was sagt Ihnen der Name Arkona? Nicht viel? Aber das Traumschiff, die Astor, ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Die Fernsehserie des ZDF mit Sascha Hehn und Co. wird ja momentan gerade wiederholt. Und eben dieses Traumschiff heißt jetzt nicht mehr Astor, sondern Arkona und gehört seit dem 29.08.1985 der DDR. Momentan macht es Station in Kiel und liegt dort majestätisch weiß-blau am Bollhörnkai. Für viele immer noch das Traumschiff? Manager Klaus Wenzel muss es wissen. Die Idee des Traumschiffes, viele Damen vor allen Dingen sagen, ach, es war schon immer mein Wunsch, auf ein Traumschiff zu fahren. Und sie haben verstanden, dass das dabei bleibt, dass man auf unserem Schiff auch gut träumen kann. Und das ist wohl wahr. 10 Decks gibt es und zur Abwechslung alles, was sich ein Kreuzfahrerherz erwünscht. Ein Beauty-Salon, ein Café Neptun, eine Boutique, eine Bibliothek, Schwimmbäder, Sauna und. Die Küche ist natürlich auch nur vom Feinsten. Vom Gala-Buffet über die Dresdner Kaffeeimpressionen bis zum Diner am Abend. Wer so viel schlemmt, muss sich natürlich auch bewegen. Auch dafür ist vorgesorgt auf der Arkona. Dann haben wir natürlich jeden Morgen Sportprogramme unterschiedlichster Art. Erzählen Sie mal. Von Schönheit über Fitness bis zur Kosmetik, über Aerobic bis zum harten Bodybuilding, Sauna, Massage, Schwimmen. Wir haben ein Fitnesscenter an Bord und ich muss sagen, es wird sehr viel genutzt. Na, und wer sich noch an die Fernsehserie mit diesem Schiff erinnert, der weiß, dass dort so manches passiert. Das geht vom Liebeskummer bis zum Diebstahl an der reichen Lady. Ist das nur im Fernsehen so oder gibt's das wirklich? Ja, natürlich immer, wo eine Konzentration von Leuten für 14 Tage da ist, passiert bei Tag und vor allen Dingen bei Nacht passiert immer was. Aber das sind unsere kleinen Geheimnisse, da sprechen wir nicht drüber. Seit heute Abend um 18 Uhr ist es wieder auf Kreuzfahrt durch die Ostsee, das Traumschiff Arkona. Aber schon am 8. Juli kommt es zurück nach Kiel. Für die hitzegeplagten Schleswig-Holsteiner gibt es noch einen charmanten Tipp direkt von Bord, den Arkona-Cocktail. Habana Rum, Curaçao Blanc, Apricot Brandy, dazu kommt Orangenjuice und garniert wird das Ganze mit Ananas und aufgefüllt mit Sekt. Na denn, man Prost. Das war Anke Schlünz für Radio Schleswig-Holstein. Meine schöne Platte, Chris Rea war das. Entschuldigung, das ist falsch. Neil Sedaka, Breaking Up is Hard to Do. Ja, er hat recht, es ist wirklich schwierig, Abschied zu nehmen und ganz besonders, wenn man mitten im Programm ist. Ja, also gehen wir jetzt alle an den Strand mit Chris Rea, aber nehmen Sie Ihr Kofferradio mit, denn Sie sollten RSH hören. Und es ist jetzt genau 18.21 Uhr und 36 Sekunden. There's a kind of hush all over. Tja, das war natürlich nicht Chris Rea, wie Sie unschwer bemerkt haben, sondern Herman's Hermits, That's a Kind of Hush, aber ich dachte mir, vielleicht hören Sie das ja auch ganz gerne. So, nun ist er wieder da, der richtige, echte Chris Rea on the Beach, 18 Uhr und 25. Drei Bilder mehr. Noch ein Bild und noch .30 Radio Schleswig-Holstein mit Verkehr und Wetter. In Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es keine Verkehrsstörungen, aber eine Suchmeldung wurde uns von der Polizei durchgegeben. Der kleine Dennis Jastro wird seit heute etwa 14.30 Uhr vermisst. Dennis ist 5 Jahre alt und wohnt in Itzehoe. Er ist blond, etwa 1,10 Meter bis 1,20 Meter groß und trägt vermutlich nur eine rote Badehose. Wer ihn sieht, soll bitte eine Nachricht an die nächste Polizeidienststelle geben. Zum Wetter. Nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken. Die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittages wird es zunehmend sonniger. Radio Schleswig-Holstein, 18.30 Uhr. Ja, seit 5 vor 12 wissen Sie ja, was Ihr Lieblingssender ist. .33 Uhr. Erhard Schiemann ist ins Studio gekommen. Hallo Erhard. Hallo, ja, kurz nach 6:30, das ist jetzt genau die richtige Zeit für Ihr Tageshoroskop. Für morgen, Mittwoch, den 2. Juli. Widder. Im privaten Bereich wird von einer Seite Sympathie entgegengebracht, von der Sie am allerwenigsten es erwartet hätten. Sogar eine Liebesbeziehung könnte sich daraus entwickeln. Und die Stiere, es gelingt Ihnen heute, schnell mit jemandem in Kontakt zu kommen, auf dessen Meinung Sie schon früher großen Wert gelegt haben. In der Liebe ist der Abend für jede Überraschung gut. Zwillinge, ein abwechslungsreicher Tag, an dem jedoch nichts Unangenehmes geschieht. Seien Sie offen für die Meinung anderer. Und die Krebse, ihr Bestreben, auf einen Schlag aus wenig viel zu machen, kann sich ins Gegenteil verkehren und unter Umständen ihre ganze Existenz in Frage stellen. Hier kommt ein Hit. Löwe. Es liegt an Ihnen, was Sie aus diesem Tag machen. Ein unbedachtes Wort und der Familienfriede ist gestört. Jungfrau, es fehlt Ihnen an Energie, neue Probleme anzugehen. Glücklicherweise tauchen keine besonderen Schwierigkeiten auf. Waage. Schaffen Sie sich nur Dinge an, die Sie wirklich nötig haben. Daran werden Sie dann aber auch Ihre Freude haben. Trotzdem ein durchschnittlicher Tag. Skorpion, die Menschen Ihrer Umgebung sind gern bereit, Sie nach außen abzuschirmen. Lassen Sie es bitte nicht auf eine Auseinandersetzung mit einem Freund ankommen. 18.46 Uhr, Sie hören Ihren Lieblingssender, Ihr Radio Schleswig-Holstein. Die Schützen sind dran. Wer sich heute aus allen Stresssituationen heraushalten kann, erlebt einen wunderbaren, erfolgreichen Tag. Behördengänge sollten nicht länger aufgeschoben werden. Und die Steinböcke. Wer vor lauter Arbeit die Liebe vergessen hat, ist aufgerufen, sich ihr heute wieder zu widmen. Das Leben wird sich von seiner schönsten Seite zeigen, wenn Sie das richtige Wort finden. Here I am, Wassermann, es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie eine neue romantische Bindung eingehen, die sofort Bestehendes in Frage stellt. Aber lassen Sie Vernunft walten. Ja, und dann haben wir noch die Fische, die sollten auf ihr Geld achten, Ausgaben auf ein Minimum reduzieren. Ein romantisches Abenteuer zieht sie in seinen Bann. Tja, das wär's für heute. Und denken Sie daran, Ihr aktuelles Horoskop für den nächsten Tag? Jeden Abend bei RSH um 18.30 Uhr. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen, Erhard. Tschüss. RSH. Mehr Musik. Der Tag im der RSH-Report mit Cornelia Lillelund. Danke. Bonn, eine Einigung übers Babyjahr für Trümmerfrauen erzielt. Eine Koalitionsrunde hat sich soeben in Bonn darauf geeinigt, wie die sogenannten Trümmerfrauen bei der Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei der Rente mit einbezogen werden sollen. Einzelheiten dazu.